Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier auf LoRa München zur Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen. Und das Thema unserer Sendung lautet heute unsere Zukunftsfrage, die soziale Frage. Ja, es wäre zu schön, wenn wir stets nur Positives zum Grundeinkommen verkünden könnten. Leider ist das nicht immer der Fall und wir haben hier in letzter Zeit zwei Beispiele, die jetzt nicht so positiv sind. Zum einen mal hat Finnland im Januar 2017 begonnen, an 2000 Arbeitslose ein bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 560 Euro auszuzahlen. Und die Regierung lässt das nun ersatzlos Ende des Jahres zwar planmäßig auslaufen, aber es gab viele Wünsche, dass man das eigentlich erweitert und nicht nur mit Arbeitslosen praktiziert, sondern natürlich auch mit anderen, die im Arbeitsprozess drin sind und auch schaut, wie dort die Auswirkungen sind, damit man eine breitere Erfahrung hat. Und das andere traurige Beispiel ist, dass in Ontario in Kanada, dort wurde seit 2017 an 4000 auch Arbeitslose und Geringverdiener jährlich bis zu 17.000 Dollar ausgezahlt. Und nachdem es dort in dieser Region einen Regierungswechsel gab, von liberal nach konservativ, wird man dieses Projekt zum Ende des Jahres beenden. Und das wäre eigentlich ein dreijähriges Projekt gewesen. Also auch da, politische Themen stoppen auch hier manchmal den Versuch dann oder die Möglichkeit, breitere Erfahrungen und Einschätzungen zu bekommen und den Impuls des Grundeinkommens dann vielleicht doch zunehmend positiv in die Welt zu bringen. Aber die Herausforderungen der Zukunft lösen sich damit nicht von selbst. Und zur Gestaltung der Zukunft sind Antworten auf Konzepte erforderlich, die eine Antwort auf die Frage bietet: Wie wollen wir zukünftig in unserer Gesellschaft miteinander leben? Und das Schöne oder das Optimistische, ich nenne es mal optimistisch, kann man so aber auch sehen, dass während sich an der einen Stelle Türen schließen, gehen auf der anderen Seite auch wieder neue auf. Und damit werden wir uns heute ein wenig beschäftigen und werden von den neuen Blickrichtungen oder den Wahrnehmungen in Neuseeland berichten, dann auch von der Weltbank und einen Blick werden wir nach Großbritannien zur erstarkenden Labour-Partei legen. Aber jetzt darf ich erstmal hier mit mir im Studio begrüßen Jochen Balzer. Ja, und grüß dich, Jürgen. Und in der Technik begrüßen wir den Felix Jakowitz. So, jetzt haben wir eigentlich schon fast alles angekündigt. Zum Ende der Sendung haben wir dann noch Aktuelles und Termine. Und dann lassen wir uns erstmal mit Musik ein wenig in den Abend hineingleiten. Und die Musik spielt uns Anthony Rajekov. Und der Titel heißt When Waves Trying to Catch a Marvel. Unsere Sendung heute steht ja in einem gewissen Zusammenhang mit unserer vorletzten Sendung, wo wir, man könnte mal so grob sagen, Risse im Gebäude der neoliberalen Weltwirtschaft erkundeten, die eher jetzt von den rechtspopulistischen Bewegungen hervorgerufen werden. Ja, und insbesondere also in Amerika dann letztendlich Donald Trump als den Totengräber des Neoliberalismus. Ja, das ist natürlich vielleicht ein bisschen zu weitgehend gesagt, aber wir merken dann eben auch, dass wir nicht unbedingt uns jetzt so hundertprozentig begeistern können, also für diese neoliberal geprägte Weltordnung, die da in Schwierigkeiten gerät, sondern dass wir da auch viel Kritik dran haben. Und wir entdeckten auch, dass dieses Motto America First eigentlich so grundlegend die US-amerikanische Politik seit Ende des Zweiten Weltkriegs bestimmt, dass man sich wirklich wundern kann, wie es sein kann, dass jemand das als irgendeine neue Erfindung durch die Gegend tragen kann. Das war so die vorletzte Sendung, mal so ganz kurz angesprochen. Und bei dieser Sendung bewegen wir uns ja eigentlich, ohne dass wir das geplant hätten, auch wieder stark im englischsprachigen Raum. Mhm. Diesmal aber mehr mit Blick auf Entwicklungen, die jetzt doch, sag mal, die Grenzen des klassischen neoliberalen Modells überschreiten. So, ne? Was ja dann auch schon Anlass zu Hoffnung gibt. Also am Anfang hast du so zwei Sachen genannt, die jetzt nicht so gut gelaufen sind. Ich mochte diese Projekte, diese sogenannten Tests sowieso nie, bin nicht so traurig. Aber weil es eben auch nie bedingungslos war, sondern man hat halt Tests gemacht, ja, methodisch fragwürdig. Aber wie dem auch sei, jetzt würde ich dich gerne mal fragen, du hattest da im Spiegel Online einen Text entdeckt und der war eigentlich so der Anfang unseres Konzepts für die heutige Sendung. Ja, und zwar die neuseeländische Regierung kam in letzter Zeit durch einiges in die Öffentlichkeit. Es ist eine sehr junge Frau, die dort als Regierungschefin an die Regierung gekommen ist, letzten Jahres im Oktober. Und jetzt hat sie vor zwei Monaten eine Tochter zur Welt gebracht, was natürlich erstmal sehr nett, aber irgendwo eigentlich auch von dem ablenkt, was eigentlich politische Themen sind, von der Aufmerksamkeit. Mich hat dann eher wirklich ins Erstaunen gebracht einen Artikel, wo der überschrieben war mit "Wie Neuseelands Regierungschefin ihr Land heilen will". Und zu Anfang stand da, dass in Neuseeland ein Land von traurigen Rekorden ist. Und zwar haben sie die höchste Raten an Obdachlosigkeit, Kinderarmut, häuslicher Gewalt und Selbstmordrate unter Jugendlichen. Und nachdem sie aus ihrer Babypause zurückgekehrt ist, hat die Ministerpräsidentin Jacinda Ardern, ist ihr Name, zum Ausdruck gebracht, dass sie sich stärker auf Sozialpolitik, auf ihr sozialpolitisches Profil konzentrieren will und genau diesen Themen begegnen will. Und zum einen mal wollen, also sie hat wirklich das Thema psychische Gesundheit, Umwelt und Handel hier in den Vordergrund gestellt in ihrem programmatischen Fokussierung. Und die haben jetzt beschlossen, dass Menschen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, Sonderurlaub bekommen, in Anspruch nehmen können, um ihre Lebenssituation, eine neue Unterkunft zu suchen, bezahlten Urlaub. Und dass sie die Kinderarmut reduzieren wollen, um mindestens, rechne jetzt grob, mal so 25% in den nächsten 3 Jahren. Und dazu wollen sie den Mindestlohn erhöhen. Und wir sprechen hier von ganz anderen Summen. Wir sprechen hier von 15,75 Dollar pro Stunde, dann auf 20 Dollar bis 2021, wollen sie also schrittweise erhöhen. Familienpolitik, auch dort mehr Zahlungen an die Familien tun, was natürlich auf noch einem ganz anderen Verhältnis liegt als jetzt hier in Deutschland. Die sprechen hier von einem halben Jahr Kindergeld. und oder für Elterngeld und $60 pro Woche für das Kind für ein Jahr lang. Da sind wir natürlich schon auf einem ganz anderen Niveau. Und sozialen Wohnungsbau wollen Sie fördern mit obdachlosen Unterkünften, Sozialwohnungen, bezahlbaren Häusern. Und auch ärztliche Versorgung soll für Kinder unter 14 kostenlos werden. Sie wollen das erste Universitätsjahr kostenlos werden lassen, psychische Betreuung für Menschen unter 25 kostenfrei und. Nicht alles wird sich sicherlich umsetzen lassen, aber was mich berührt hat, ist einfach, dass hier ein Land sich den sozialen Verwerfungen in ihrer Gesellschaft so konkret und so beherzt annimmt. Ja, ja. Und dann war es ja so, dass ich mich dann erinnerte, dass ich eben in den 80er Jahren einen Artikel gelesen hatte, dass damals eben ein Herr, wir sprechen jetzt Deutsch aus, ich weiß nicht, wie er Englisch ausgesprochen wird, ein Herr Lange oder Lange, der kam als Premier der Labour Party 1984 an die Regierung. Mhm. Und das Bemerkenswerte war für mich, dass es für mich so ein kurzer Einblick war in die Zielstrebigkeit, wie damals die neoliberale Welle weltweit vorangetrieben wurde, weil Herr Lange hatte in einer, ich weiß nicht genau in welcher Uni, aber jedenfalls in einer dezidiert neoliberal ausgerichteten Uni Wirtschaftswissenschaften studiert und setzte zielstrebig, wie sagen wir, aus einem Rezeptekasten die neoliberalen Ansätze in Neuseeland um. Das ist auch deswegen merkwürdig. Also Neuseeland war in sozialpolitischer Hinsicht sozusagen ein Land der Extreme. Heute las ich, 1893 wurde in Neuseeland als erstem Land der Welt das Frauenwahlrecht eingeführt. Also das gab es auch. Dann nach der Weltwirtschaftskrise kam die Labour Party an die Regierung. Und also Ende der 20er Jahre. Und regierte bis eben weitgehend, also bis in die 60er und 70er Jahre hinein. Also genauer gesagt, Herr Lange ist ja noch einer von der Labour-Partei gewesen. Ja, aber ich vermute, dass vorher, also ich weiß es nicht sicher, ob vorher auch mal eine andere Partei dran war. Ja, aber jedenfalls, zunächst mal ging es ganz klar in Richtung eines sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaats, also richtig klassisch und sehr weitgehend, vielleicht könnte man sagen, so skandinavisches Modell. Und dann, sodass also dieser Einschnitt 1984 krass war, wo halt, sagen wir mal, fast alle vorher staatlichen Betriebe privatisiert wurden, wo der Staat sich weitgehend aus der Gestaltung des Wirtschaftlichen zurückzog, also was Zinshöhe auch angeht, was Löhne angeht und Subventionen konsequent gestrichen wurden. Die Folge war, dass zunächst mal die Arbeitslosigkeit hochschnellte auf 15%, extreme Austeritätskurs, also ja, schauen, dass der Haushalt ausgeglichen ist, das ist ihnen auch geglückt. Die Inflationsrate kam auch runter. Bezeichnet ist dann eben, dass auf der einen Seite, was die Firmen angeht aus Neuseeland, die Sache letztlich sehr stark als Erfolg gesehen wird. Man sagt, oh, Neuseeland, das ist doch ein starkes Land geworden wirtschaftlich. Und auf Kosten eben großer Teil der Bevölkerung. Und da gab es eben dann die Zeichen, von denen du gesprochen hast. Also dass wirklich ein Teil der Bevölkerung ins Elend gerutscht ist. Also insofern ein klassisches Beispiel für das, was Neoliberalismus anrichtet. 1998 gab es einen totalen Stromausfall auf der Nordinsel. Dann mussten sie die Stromversorgung wieder verstaatlichen. Die Bahn lief so schlecht privatisiert, dass sie inzwischen auch wieder zurückgeholt haben. Also dieser ganze Privatisierungskurs zeigte wirklich Schrammen. Aber damit ist es eben auch ein Beispiel für ein Land, was wieder zurückrudert. Und was ich interessant finde, ist, dass die jetzige Regierung eine Koalition ist von der Labour Party, den Grünen und der rechtskonservativen New Zealand First. Also ich finde es einen interessanten Spagat, wie man letztendlich ein breites Feld versucht zu integrieren und damit letztendlich auch vielleicht die dahinterliegenden Anliegen von Populismus versucht, konstruktiv irgendwas hineinzubringen, sodass man etwas daraus macht, statt dass man es einfach nur versucht, über Denunzierung zu bekämpfen. Ist ein interessantes und vor sich zu beobachtendes Modell oder Versuch, aber ich finde ihn sehr spannend. Dialogisch jedenfalls. Jetzt hören wir ein bisschen Musik und zwar Last Chance Swing von Magic Studio. Ja, in dem Magazin Brand 1 habe ich ein paar interessante statistische Zahlen gesehen gehabt, die ich kurz hier berichten möchte. Und zwar das Bruttoinlandsprodukt in den USA ist von 1990 von ungefähr 6 Billionen Dollar zum Jahr 2016 auf über 18,5 Billionen Dollar angestiegen. Also fast, das ist mehr als eine Verdreifachung. So, in diesen mehr als 25 Jahren ist auf der anderen Seite die Zahl der Familien in den USA mit alleinerziehenden Vätern, die unterhalb der Armutsgrenze liegen, von 350.000 knapp auf knappe 850.000 gestiegen. Also mehr als eine Verdopplung. Das ist vielleicht dahingehend interessant, dass man daraus eigentlich vielleicht zu dem Gedanken kommen kann, dass ein Wirtschaftswachstum gar nicht zu einer Reduzierung von Armut führen kann. Und ich glaube, das wird auch mehr verschiedenen Institutionen bewusst und die Weltbank, die ja vielleicht durchaus nicht als, die durchaus in den neoliberalen Kontext zu sehen ist, hat das dennoch ein Bericht in die Welt gebracht, auf den du, Jochen, gestoßen bist. Vielleicht magst du uns ein bisschen davon berichten. Ja, also in der Ausgabe der Süddeutschen vom 7. August fand ich halt unter der Überschrift Angriff auf Heiligtümer von einem Herrn Esslinger einen Artikel über die Kritik des Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Herrn Hoffmann, an dem Entwurf des Weltentwicklungsberichts 2019 der Weltbank. Die Weltbank veröffentlicht jedes Jahr einen solchen Bericht und es hat immer wieder einen anderen Schwerpunkt. Und dieses Mal ist es eben das Thema Zukunft der Arbeit. Und jetzt will ich auf die Kritik von des DGB-Vorsitzenden nicht eingehen. Das ist ein eigenes Thema. Ich kann die Kritik verstehen. Ich finde sie aber, sagen wir, sie wird dem Problem nicht ganz gerecht, was in der Sache drinsteckt. Für mich ist es erstmal natürlich, also ich kann zu der Weltbank kein besonders freundschaftliches Verhältnis haben, weil sie natürlich wirtschafts- und gesellschaftspolitische Ziele hat, die andere sind als meine. Also es ist klar, dass die Weltbank von einer Zukunft ausgeht, in der weiterhin menschliche Arbeitskraft, Produktivkapital und Boden als Waren behandelt werden. Also sozusagen diese Fortsetzung der Sklaverei in der Lohnarbeit will sie natürlich unbedingt ins Unendliche fortsetzen. Und genauso halt auch den Verkauf von Firmen, an denen dann vielleicht Hunderttausende von Menschen hängen, die da arbeiten und die dann einfach mitverkauft werden sozusagen. Also all das, da zweifelt sie nicht dran. Aber sagen wir dann, abgesehen davon, muss ich schon sagen, dass es interessant ist. Also man kann ja, im Internet ist das zugänglich. Ich weiß jetzt gar nicht den ganz genauen Titel, haben wir den nicht irgendwo? Ja, das. Genau, The Changing Nature of Work. Und es sind so schon über 100 Seiten. Aber es ist eben intelligent, weil es sehr viele Aspekte des gesellschaftlichen Lebens einbezieht. Und weil die natürlich wirklich eine tolle Übersicht haben über das, was so auf der Erde in der Sache läuft. Was war das Besondere und Überraschende in diesem Entwurf von dem Bericht? Naja, es gibt vieles Überraschende, aber sag mal, das für uns natürlich Erstaunliche ist, dass sie eine grundlegende Umsteuerung vorschlagen zu dem Thema Social Protection, also sozialer Schutz. Das ist alles in Englisch. Und dann sagen sie im Grunde, naja, jetzt müssen wir uns doch mal ansehen, wie Arbeitsbeziehungen auf der Erde zurzeit laufen. Und dann müssen wir doch feststellen, dass deutlich über die Hälfte aller Arbeitsbeziehungen sozusagen informell sind. Das heißt, sie verlaufen nicht in definierten vertraglichen Bahnen. Es wird keine Einkommensteuer gezahlt, der Staat ist gar nicht involviert, es gibt auch keinerlei Schutz. Und vor allem in den armen Ländern. Ja, unter den Entwicklungs- oder in den Developing Countries und den armen, wenig entwickelten Staaten. Und dann sagen sie, ja, dann ist es problematisch, auf die sozial bestehenden Muster von Sozialversicherungssystemen zu setzen, die halt eben an solchen definierten Arbeitsbeziehungen ansetzen. Und deswegen sagen sie dann, also im Grunde, also befürworten Sie eine Orientierung hin auf ein Universal Basic Income. Also ein universelles Grundeinkommen. Ja. Wow. Also das ist natürlich erstaunlich. Ja? Ja. Also, dass die Weltbank, die dann wirklich eine Zentrale ist in der Organisation der weltweiten kapitalistischen Verhältnisse, jetzt sagt, ja, also dann kann man ja, hat man ja wenigstens einen Weg, jetzt die breite Masse der informell Beschäftigten und der Armen zu erreichen. Und dieses Grundeinkommen setzen Sie in den Kern der sozialen Versorgung in einem Staat vor den Sozialversicherungen zuerst. Also zuerst eine minimale Existenzsicherung beim Grundeinkommen und dann fügten Sie in Ihrem Gedankenfeld die Sozialversicherung, die Verpflichtenden dazu, dann die Freiwilligen, sich weiter absichern und dann erst darüber sagen Sie, okay, dann Arbeitsmarktregulative dann nochmal als weiteren Schutzraum dazu. Ja, das ist also genau, also so, du umreißt diese, sagen wir mal, Ihr Konzept, wobei es klar ist, dass Sie davon ausgehen, dass durch die technische Entwicklung, Computer, Handys etc., dass sich dadurch eben eine gewaltige Veränderung in der Arbeitswelt vollziehen wird, dass noch mehr auch in den sogenannten entwickelten Staaten Arbeitsverhältnisse zunehmen werden, die entweder nur ganz schwer überhaupt zu definieren sind, ist das jetzt eine abhängige Beschäftigung oder nicht, oder die eben prekär sind, oder sagen wir mal Gig Economy, also stark anlassbezogenes Zusammenarbeiten. Und damit das überhaupt gesellschaftlich tragbar wird, bildet für sie dann eben ein Universal Basic Income den anderen sozialen Pol. Und das ist wirklich mehr oder wirklich viel näher an dem, was wir über Grundeinkommen vom Konzept her sprechen, denn Sie sprechen hier wirklich von einem individuell, also für jeden, und dass es im Prinzip eine Finanzleistung ist und keine Sachleistung, also Freiheit ist, und dass es an keine Bedingungen gebunden sein soll. Und das ist, und dann sagen Sie noch, das ist auch keine Alternative zu Gesundheits-, Bildungs- und anderen sozialen Services sein soll. Und da sind Sie natürlich sehr nahe an eigentlich unserem Verständnis vom Grundeinkommen. Gut, bei der Finanzierung haben Sie diverse Betrachtungen und da führen Sie auch verschiedene Erfahrungen an, aber Sie sind tendenziell eher einkommensteuerfinanziert vom Prinzip her. Und was man auch noch vielleicht dazu sagen soll, dass Sie ein universelles Grundeinkommen auf dem Niveau von 25% des Medium-Einkommens, also nicht des mittleren Einkommens, sondern des Medium-Einkommens definieren würden. Und da haben Sie dann globale Betrachtungen angestellt dazu. Da haben Sie natürlich einen riesen Datenfundus dazu, um sowas sich mal machen zu können. Jetzt hören wir vielleicht doch Musik, weil das spannende Thema, wir sind noch gar nicht so weit, aber wir hören jetzt Celtic Spirit von Esther Garcia. Also jetzt hatten wir ja das Weltbank-Thema doch noch nicht so ganz in so einen Block hineinbauen können. Es ist auch so umfassend, da könnte man auch selbstverständlich eine ganze Sendung darüber machen. Ich will vielleicht, um das noch ein bisschen zu skizzieren, was dazugehört. Also das eine ist eben das Universal Basic Income, was Sie vorschlagen. Dann verlangen Sie oder die Perspektive einer Grundabsicherung für alle, die aber eben im Wesentlichen nicht durch Abgaben auf Arbeit, sondern durch Steuern finanziert sein soll. Also Krankenversicherung und je nachdem Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung für alle steuerfinanziert. Dadurch kommen Sie zu dem Punkt, dass Sie sagen, also fast alle Staaten müssen schauen, dass sie ihre Steuereinnahmen verbessern. Also das ist auch ein interessanter Kurs, also jetzt von der Weltbank. Und dass die Steuerschlupflöcher geschlossen werden, dass sie dass sie die Ausnahmen gerade für die begüterten Schichten schließen und zu einer mehr Steuergerechtigkeit. Und der nächste Schwerpunkt ist dann ganz stark Bildung fördern, damit Leute mitkommen können mit den Veränderungen in der Arbeitswelt. Ganz stark auch die Förderung, Kindergartenförderung, die Unterstützung und Förderung des Aufwachsens der kleinen Kinder. Dafür muss gesellschaftlich mehr Geld aufgewandt werden. Also das ist interessant. Ne? Und das kann man nichts dagegen sagen. Klingt insgesamt sehr klug und weise. Also für eine Weltbank, aber da haben sie einen guten Think Tank. Ja, das ist handwerklich beeindruckend. Solide. Und gut, das ist eben so eine Skizze, wobei halt klar ist, dass sie natürlich in den Bahnen des bisherigen Wirtschaftslebens denken und da aber eben zu einer notwendigen Perspektive kommen. Es sind natürlich immer Empfehlungen, also sie können das nicht durchsetzen, aber sie sagen, das ist die Richtung, wo wir eine Chance sehen. Das war also das eine, worauf wir gestoßen sind. Das andere war ja dann ein Artikel in Sozialismus, und betrifft jetzt auch, weil die Weltbank ist ja sehr stark von den USA oder von der englischsprachigen Welt geprägt. Ja. Und das andere war eben ein Artikel in der Ausgabe von Juli, August, in der Zeitschrift Sozialismus aus England von Herrn McDonnell. John McDonnell ist ja seit 2005 der finanz- und wirtschaftspolitische Sprecher der Labour-Parlamentsfraktion im britischen Unterhaus. Und er hat einen Artikel geschrieben auf Englisch, er ist in der englischen Zeitschrift zuerst erschienen und ist dann jetzt in der deutschen Übersetzung in der Werten Magazin gekommen. Und damit beschäftigt er sich mit letztendlich den Umbrüchen und Rissen, die im Hintergrund des vermeintlich konservativ geführten Landes entstehen. Und er hat sich zuvor schon mal über das Ende des herrschenden ökonomischen Konsenses beschäftigt. Und und er fordert auf, dass die Linke oder die Arbeiterpartei die Gelegenheit ergreifen muss und die aktuelle Situation analysieren und weitere Entwicklungen daraus definieren. Also nicht nur einfach so eine einfache programmatische Arbeit, sondern eine wirklich ins Tiefe gehende. Und er kritisiert natürlich, dass die jetzige Regierung die Menschen vor die Wahl stellt, entweder die Vorteile des Kapitalismus eines Kleinstaats zu reetablieren, das ist der Brexit, oder das Versagen des Kapitalismus zu akzeptieren, also dass letztendlich Dinge nicht mehr funktionieren im Land, die verprivatisierten Unternehmen wie Bahnunternehmen und so weiter, Wasserversorgung, und er zieht eine Parallele, und die finde ich interessant, zu letztendlich der Etablierung oder dem Vorbereitung dieser ganzen Thatcher-Reagan-Ära, die lange in Thinktanks entwickelt worden ist und sehr stark auf der Methode aufgebaut ist, die Milton Friedman formuliert hat, Alternativen zu bestehenden Politiken zu entwickeln, sie am Leben zu halten und verfügbar zu halten, bis das politisch Unmögliche das politisch Unvermeidliche wird. Dieses Prinzip wendet er neu jetzt für die Abwendung oder die Weiterentwicklung der Politik zu einer Labour-Politik an, als Antwort auf die Unvermeidlichkeiten oder die konservative, neoliberale Politik über die Jahre geschaffen hat. Und das finde ich einen interessanten Ansatz, wo er sagt, Leute, lasst uns jetzt wirklich mal viel Themen diskutieren und Dinge entwickeln. Ja, mich hat auch beeindruckt, diese bewusste Bestrebung durch Einbeziehung vieler Seiten eine grundsätzliche Wende der Politik in Großbritannien zu erreichen, mit weltweiter Bedeutung, sozusagen das Zentralland des Neoliberalismus, was jetzt einen neuen Weg wählt. Und natürlich hat es uns wieder erstaunt, wie dort auch dann im Grunde das bedingungslose Grundeinkommen ganz etwas beiläufig, aber ganz selbstverständlich als Option eingeführt wird. Nicht nur von Herrn McDonnell selber, sondern auch von Texten, die im Zusammenhang mit dieser Vorbereitung auf eine Regierungsübernahme im Rahmen der Labour Party entwickelt wurden. Es taucht eigentlich immer wieder positiv auf. Und da gibt es natürlich auch einen Berührungspunkt zu dem Text der Weltbank. Also, Die sprechen auch von einem Universal Basic Income. Ja, und Sie sehen halt, dass die technologische Entwicklung, also als zentrale Gegenwartsherausforderung und die Frage, wie können wir gesellschaftlich darauf so eine Antwort finden, dass die Früchte dieses Fortschritts für alle Menschen Fortschritt bringen und nicht die Menschheit insgesamt in eine Katastrophe führen. Also das ist die Herausforderung. Und da ist für Sie halt das Universal Basic Income eine Grundlage für alle, ne? Neben anderen Schritten, wobei Sie stark, aber da können wir vielleicht dann nach der Musik noch ein bisschen drauf sprechen kommen. Also für Sie sind dann auch stark Veränderungen in der Industriestruktur wichtig. Also auch Eigentums- und Besitzstrukturen dann an der Stelle, die weg von diesen bis heutigen Situationen wollen und dann alternative Ökonomie und auch alternative Besitz- oder Steuerungskonstrukte auch dann im Sinn haben. Genau. Jetzt vielleicht erstmal hören wir Celtic Spirit. Nein, das hatten wir. Das kommt jetzt der Secret Mission von Frank Ravel. Ja, gut, genau. Erst einmal möchte ich doch noch etwas ergänzen zu unserem Blick auf die Entwicklungen in Großbritannien und auch zum Ausdruck bringen, dass es mich natürlich riesig freuen würde. Also dieser Artikel von Herrn McDonnell hat mich deswegen auch sehr angetönt, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, mein Gott, also wenn da jetzt mal was anderes aus Großbritannien in die Welt treten würde, das wäre wirklich erlösend. Also und einen befruchtenden Impuls auch in anderen Ländern hervorrufen würde, der so eine fundamentalere also auch gedankliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Fragestellungen vielleicht auch in Deutschland hervorrufen würde. Ja, weil also Sie machen sich wirklich Gedanken darüber, in gewisser Weise den gesellschaftlichen Zusammenhang zu rekonstruieren. Und allein schon in diesem Fleiß ist das sozusagen dem Weltbanktext verwandt. Ne? Es ist ulkig zu sehen, wie sie natürlich aus einer ganz anderen politischen Kultur kommen und auch eine andere Sprache sprechen. Und trotzdem gibt es da einige Berührungspunkte. Der Unterschied ist vielleicht der, dass die englische, dass diese Labour Party eher aus, auf die kollektive Masse auch abhebt. Also ich würde sowas sagen wie ein bisschen so Schwarmintelligenz durchaus im Blickfeld hat, während die Weltbank vielleicht doch schon so eher so, wir sind die intellektuelle Elite, vielleicht aus so einem anderen Aspekt heraus arbeitet. Stimmt, und da wäre ja dann die Schwarmintelligenz deutlich moderner, sage ich jetzt mal. Ja, was deutlich wird, ist natürlich, dass Großbritannien viel stärker noch als Deutschland unter den neoliberalen Ansätzen gelitten hat, weil sie viel weitreichender umgesetzt wurden. Also Beispiele, wo eben Firmen kaputt gemacht wurden, indem Kapitalgruppen sie kauften und ausschlachteten oder sie also nur auf den Börsenkurs achteten und nichts investierten. Also das sind halt Sachen, wo ich in Deutschland eigentlich seltener von solchen Beispielen gehört habe. Was vielleicht auch zu berücksichtigen ist, dass das England ja auch von der Gesellschaft her eine stärker klassenorientierte Gesellschaft ist. Also nicht viel Unterschied Upper Class und Arbeiterklasse, da gibt es eine viel stärkere Trennung dann natürlich. Ja, sicher. Das ist auch sicher der Hintergrund, also warum diese Gewaltsamkeit, würde ich mal sagen, der neoliberalen Veränderungen da so weit gehen konnte. Ne? In Deutschland haben wir da in gewisser Weise so eine Art Neoliberalismus Light. Also die Kultur ist stark davon geprägt worden, aber die Strukturen, die Einrichtungen haben sich nicht so sehr stark verändert. Zum Glück. Ja, das und das betrifft natürlich auch das Thema Deindustrialisierung, also was in Großbritannien viel stärker durchgeschlagen hat. Völlig verrückt einseitige Konzentration auf Finanzgeschäfte, Finanzplatz London, ja, mit einem viel zu großen Gewicht gegenüber dem Rest der Volkswirtschaft. Was sie jetzt versuchen, ist im Grunde, sind viele Ansätze, die wir lange schon haben. Also die Frage Förderung von Genossenschaften, indem man Genossenschaften auch von der Kapitalseite her unterstützt, ihnen Kapital zugänglich macht. Förderung von kommunalen Unternehmen, also da haben wir in München die Stadtwerke und die Stadtsparkasse und Mnet und MVG. Also alles das, was wir haben, was wahrscheinlich noch in Resten drüben vorhanden ist, aber wo sie eben in die Richtung eigentlich stark wollen, dass sie die Wirtschaft auf breitere Füße stellen und weniger abhängig machen wollen, also von den Entscheidungen von Multis. Ne? Also das, aber sagen wir erstmal, fand ich das eben beeindruckend, die Intensität, und ich finde es auch lohnend, sich damit zu beschäftigen. Also was in diesem ganzen Umkreis da an Konzepten ausgearbeitet wird im Moment. Aber jetzt gibt es ja so einen Aspekt, so eine persönliche auch Reflexion zu diesen Dingen, über die wir heute gesprochen haben, von dir an der Stelle, wie auch zur Weltbank. Naja, zeitweise dachte ich, ja, das ist ja interessant. Also als in der Spätzeit der Sowjetunion war der Geheimdienst eigentlich die Einrichtung, die am stärksten auf Reformen drängte, weil durch ihre ganze Verfolgerei und Überwacherei hatten sie einen guten Einblick in das, was gesellschaftlich wirklich vor sich ging, und wussten, dass sich was ändern muss. Und ein Stück weit sah ich es vielleicht bei der Weltbank ähnlich. Die haben halt eingehend die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen, was weltweit passiert, und sehen halt, der soziale Zusammenhang ist in Gefahr. Sie sprechen ja auch vom New Deal oder New Social Contract, also der Notwendigkeit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt bewusst zu unterstützen. Also das ist auch im Schlusskapitel ganz stark die Betonung, also einer inklusiven Gesellschaftspolitik. Und das ist natürlich gegen den Zerfall, den einfach die kapitalistisch-technische Entwicklung mit sich bringt, den sie wahrnehmen und wo sie eben sehen, da müssen wir etwas dagegen stellen. Was das bedingungslose Grundeinkommen angeht, gibt es für mich den einen klaren Punkt, dass ich denke, gut, das weiß nicht, wie das in anderen Teilen der Welt ist, aber von hier aus gesehen würde ich sagen, also das würde uns die Option bieten, viel stärker auf die Inhalte zuzugehen und die Themen zuzugehen in unserer Lebensführung, in unserer beruflichen Entwicklung, die uns wichtig sind. Und das werden Themen sein, die die bestehenden Verhältnisse ändern. Also die Dynamik einer gesellschaftlichen Entwicklung nach vorne, die wird einfach stärker werden und nicht schwächer. Und deswegen habe ich auch keine Sorge, dass, also manche sprechen da von gewerkschaftlicher Seite von so einer Art Abwrackprämie oder so, also dass die Leute halt nicht mehr gebraucht werden, die kriegen das bedingungslose Grundeinkommen. Und gut, ich das kann die Perspektive. Das sagt ja die Weltbank explizit, dass dieses Konzept Arbeit für alle unter Umständen nicht zielführend ist, weil man ja nicht eigentlich voraussetzen kann, dass jeder nur einer Erwerbsarbeit nachgehen will oder nicht eine andere Verwirklichungsideen auch hat. Davon spricht sie ja durchaus, also durchaus einen liberaleren Gedanke an der Stelle, als die Gewerkschaften den da annehmen können. Ja, und dann muss man einfach sehen, und da finde ich dann die gewerkschaftliche Seite nicht ehrlich, dass sie eben, sie haben nicht die Macht oder wir haben nicht die gesellschaftlichen Machtmittel, um die Investitionen zu tätigen, die Umstellung unserer Wirtschaft hinzubekommen, dass alle Menschen sich produktiv oder sagen wir zusammen an der gesellschaftlichen Reproduktion beteiligen können. Also da liegen einfach die Entscheidungsbefugnisse woanders. Und da entsprechend hat sich weltweit die Situation, die Weltwirtschaft entwickelt. Und es hat keinen Sinn, das nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen. Also ich denke, natürlich sollen die Arbeitsbeziehungen ordentlich sein. Die Lebensverhältnisse für alle Menschen auf dieser Erde sollen gut sein. Und dazu gehören natürlich auch gute Verhältnisse für die, die im Rahmen von definierten Arbeitsverhältnissen arbeiten. Aber man muss einfach, wenn es um die Weltgesellschaft geht, da muss man auch die anderen sehen, die halt keine Aussicht haben, in absehbarer Zeit solche Verhältnisse erleben zu können. Und dann hat es keinen Sinn, ausschließlich an diesen überkommenen Formen sozialer Sicherung festzuhalten. Mhm. Also insofern, Da ist wirklich die Weltbank überraschend innovativ und gut, das ist natürlich eine intellektuelle Elite, die so einen Bericht führen und schreiben. Da bin ich auch vorsichtig gegenüber so etwas. Ich bin aber auch skeptisch gegenüber dem Ansatz von Schwarmintelligenz. Und ich denke, das Interessante wird, wenn man beide Wahrnehmungen oder Ergebnisse aus beiden Richtungen zusammenfügen, vom Markt und von der klugen Elite, auch die Gedanken mit denen in Vergleich bringt von der großen Gemeinschaft. Und das finde ich eigentlich schön dann an der Stelle. Und letztendlich stellen für mich Fragen einfach im Mittelpunkt, wie wollen wir wirklich das miteinander gestalten und wie wollen wir mit der Automatisierung und Digitalisierung umgehen oder wie wollen wir unsere Sozialsysteme für die Zukunft gestalten, weil im Moment sehe ich sie nicht mehr funktional für die gesamte Bevölkerung in Deutschland oder in der Welt. Ja, und das hat vielleicht was mit dem Pragmatismus zu tun, den es in englischsprachigen Gegenden gibt, dass sie, also auf der einen Seite das Labour, obwohl es ja ganz stark gewerkschaftlich getragen ist, eine Offenheit entwickelt gegenüber dem bedingungslosen Grundeinkommen und dass auf der anderen Seite die Weltbank auch, also diesen Schritt macht, der, sagen wir mal, für viele konservativ empfindende Menschen, man kann fast sagen auf der Erde, aber ganz gewiss in Deutschland, ein Tabu ist, was Welten ins Wanken bringt. Also weil das einfach das Ende des absoluten Arbeitszwangs bedeutet. Also und da ist eine Bewegung entstanden und dass überhaupt im Moment vielleicht die Chance besteht, qualifiziert daran zu arbeiten, wie wir unser künftiges Wirtschaftsleben gestalten, das finde ich hoffnunggebend. Und da denke ich, dann ist vielleicht wirklich die bleierne Zeit des Neoliberalismus allmählich Geschichte. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir so schnell und so interessant das Thema Universal Basic Income, universelles Grundeinkommen auf der Ebene von Weltbank antreffen. Und das macht mich, nachdem ich zuerst mal so ein bisschen über etwas weniger erfreuliche Entwicklungen berichtet hatte, doch irgendwo auch wiederum optimistisch, dass hier interessante neue Türen aufgehen, weil sie ja doch in einer breiten Form in die richtige Richtung sich gedanklich damit befassen. Also so müssen wir jetzt wohl einfach mal die Sendung beenden an der Stelle. Ja, genau. Also mit Hoffnung in den Urlaub, sage ich mal. Jetzt hören wir Velos 2.0. Von Interpret ist Boom Boom Beckett. So, dann kommen wir zu aktuellen und Terminen. Das 98. BGE-Café findet statt am Samstag, den 1. September 2018, zwischen 13 und 15 Uhr, im Café Amadeus, Bayerstraße 93. Und man kann ohne Anmeldung hingehen, auch später kommen. Und alle sind herzlich willkommen. Ja, beim 98. Mal sind wir noch nicht beim Stammtisch. Den gibt es erst seit ein paar Monaten. Stammtisch der Initiative Grundeinkommen München. Der findet am Mittwoch, den 12. September statt, von 18 Uhr bis 20.30 Uhr. Im 5 vor 12 dein Feldcafé, das ist in der Georgenschweigstraße 26 in München. Und auch hier ist keine Anmeldung erforderlich. Die Gruppe BGE4U trifft sich am Donnerstag, den 20. September 2018, zwischen 19 und etwa 21 Uhr, im Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Straße 80 Rückgebäude. Der genaue Raum steht dann unten im Eingangsbereich, ist da ausgehängt und auch ein offenes Treffen. Jeder willkommen. Ja, und weitere Hinweise finden Sie auch auf der Homepage www.grundeinkommen-münchen mit UE geschrieben.de. So, da haben wir jetzt Musik. So, die Musik, die jetzt im Hintergrund läuft, heißt Sophisticated und ist von John Russell. Und damit sind wir am Ende der Sendung und Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf Lora München. Die Redaktion hatten Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und in der Technik begleitet uns Felix Jakowitz. Die Musikauswahl hatte Margit Volk und vielen Dank Margit für die schönen sommerlichen leichten Titel. Kommentare und Anregungen können Sie uns schicken an radio@bgemuenchen.de. Nochmals hören können Sie die Sendung zum einen mal morgen früh um 4 Uhr und um 13 Uhr mittags auf DAB+ und in Kürze bei uns auf der Homepage www.grundeinkommen-münchen.de finden Sie dann auch die Sendung zum Nachhören oder auch weiterempfehlen. Ja, unsere nächste Sendung wird am 26. September sein. Also das war jetzt unsere letzte Sommersendung. Und aber jetzt hier auf Lora München geht es weiter um 20 Uhr mit einer Sendung des Instituts für sozial-ökologische Wirtschaft. Viel Spaß dabei, schönen Abend und danke fürs Zuhören. Tschüss. Ja. Tschüss.